Abschnitt 12 aus Die Frau in Weiß, Band 4 von Wilkie Collins, übersetzt von Marie Scott. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Fortsetzung der Erzählung durch Isidor Ottavio Baldassare Fosco, Graf des Heiligen Römischen Reiches, Großkreuz vom Orden der Eisernen Krone, Erzmeister der Rosenkreuzer Maurer von Mesopotamien, attachiert als Ehrenmitglied bei den musikalischen, medizinischen, philosophischen und im Allgemeinen wohltätigen Gesellschaften in ganz Europa, etc., etc., etc. Des Grafen Aussage. Im Sommer des Jahres 1850 langte ich mit einer delikaten Mission vom Auslande beauftragt in England an. Es standen Vertrauenspersonen, deren Bemühungen ich zu leiten autorisiert war, halboffiziell mit mir in Verbindung. Zu diesen gehörten Monsieur und Madame Rubel. Es blieben mir einige Wochen zur Verfügung, ehe ich meine Stellung antrat und mich in einer der Vorstädte Londons häuslich einrichtete. Die Neugierde wird mich hier vielleicht um eine Erklärung dieser Verrichtungen bitten. Ich sympathisiere vollkommen mit der Bitte und bedauere ebenso sehr, dass diplomatische Rücksichten mich verhindern, denselben zu willfahren. Ich nahm eine Einladung an, diese kurze Ruhezeit auf dem prachtvollen Landsitze meines verstorbenen Freundes Sir Percival Glyde zuzubringen. Er kehrte eben mit seiner Gemahlin von dem Festlande zurück, wie ich mit der meinigen. England ist das Land des ehelichen Glücks. Wie angemessen war es daher, dass wir es unter diesen ehelichen Verhältnissen betraten. Das Band der Freundschaft, welches Percival und mich aneinander knüpfte, wurde bei dieser Gelegenheit noch durch eine rührende Gleichheit unserer pekuniären Lage befestigt. Wir brauchten beide Geld. Furchtbare Notwendigkeit. Universelles Bedürfnis. Gibt es ein menschliches Wesen, das nicht für uns zu fühlen imstande wäre? Wie gefühllos müsste dieser Mensch sein? Oder wie reich? Ich gehe nicht auf kleinliche Einzelheiten in Bezug auf diesen Gegenstand ein. Mein Gemüt empört sich dagegen. Mit römischer Strenge zeige ich meine und Percivals leere Börse den schaudernden Blicken des Publikums. Wir wollen dies beklagenswerte Faktum sich auf diese Weise hiermit behaupten lassen und weitergehen. Im Hause empfing uns jenes herrliche Wesen, das in meinem Herzen als Marian eingegraben steht, in der kälteren Atmosphäre der Gesellschaft aber als Miss Halcombe bekannt ist. Gerechter Himmel, mit welch unbeschreiblicher Schnelligkeit lernte ich dieses Weib vergöttern! Mit 60 Jahren betete ich sie mit der vulkanischen Glut von 18 Sommern an. Alles Gold meiner reichen Natur schüttete ich hoffnungslos vor ihren Füßen aus. Meine Frau, armer Engel, meine Frau, die mich anbetet, erhielt nichts als die Schillinge und Pfennige. So ist die Welt. Oh, der Mann, so die Liebe. Was sind wir wohl anderes, frage ich, als die Marionetten in einer Schaubude. Oh, allmächtiges Geschick, zieh unsere Schnur leise. Sei erbarmungsvoll gegen uns, indem du uns von unserer erbärmlichen kleinen Bühne abtanzen lässt. Diese vorstehenden Zeilen drücken ein vollständiges philosophisches System aus. Es ist das meinige. Ich fahre fort. Das häusliche Verhältnis zu Anfange unseres Aufenthaltes in Blackwater Park ist von Marianans eigener Hand mit erstaunlicher Genauigkeit und tiefer geistiger Einsicht beschrieben worden. Man lasse mir die berauschende Familiarität, dieses herrliche Wesen bei ihrem Taufnamen zu nennen, hingehen. Eine genaue Bekanntschaft mit dem Inhalte ihres Tagebuches, zu dem ich mir durch heimliche Mittel Zugang verschaffte, der mir in der Erinnerung noch unendlich kostbar ist, warnt meine eifrige Feder gegen Mitteilungen, welche dies unendlich erschöpfungskräftige Weib bereits zu den seinigen gemacht hat. Die Interessen, atemlose, ungeheure Interessen, mit denen ich hier zu tun habe, beginnen bei dem beklagenswerten Unglücke von Marianns Krankheit. Die Lage war um diese Zeit eine empathisch ernste. Percival brauchte große Geldsummen, welche zu einer gewissen Zeit bezahlt werden mussten. Ich sage nichts von dem wenigen, dessen ich in demselben Grade benötigt war. Und die einzige Quelle, in der er diese Bequemlichkeit noch suchen konnte, war das Vermögen seiner Gemahlin, von dem ihm kein Heller früher als nach ihrem Tode zufiel. Insoweit schlimm, aber, wie der unsterbliche Shakespeare sagt, es kam noch schlimmer. Mein verstorbener Freund hatte Privatsorgen, über die ihn genau zu befragen das Zartgefühl meiner uninteressierten Anhänglichkeit mir verbot. Ich wusste weiter nichts, als dass eine Frau mit Namen Anna Catherick sich in der Umgegend versteckt hielt, dass sie mit Lady Glyde in Verbindung stand und dass die Folge hiervon die Enthüllung eines Geheimnisses sein konnte, das Percival unfehlbar zugrunde richten musste. Er hatte mir selbst gesagt, dass er verloren sei, falls nicht seine Frau zum Schweigen gebracht und Anna Catherick gefunden würde. Falls er verloren war, was sollte da aus unseren pekuniären Angelegenheiten werden? So mutig ich auch von Natur bin, so erbebte ich doch bei diesem Gedanken. Die ganze Kraft meines Verstandes war jetzt auf das Auffinden Anna Catherics gerichtet. Unsere Geldangelegenheiten, so wichtig sie auch waren, gestatteten uns noch einigen Verzug, aber die Notwendigkeit, diese Frau zu finden, nicht. Ich kannte sie nur der Beschreibung nach, der zufolge sie eine außerordentliche persönliche Ähnlichkeit mit Lady Glyde hatte. Die Erwähnung dieser merkwürdigen Tatsache, welche bloß in der Absicht geschah, mir beim Erkennen der von uns gesuchten Person behülflich zu sein, erweckte, gepaart mit der noch hinzugefügten Mitteilung, dass die Catherick aus einem Irrenhause entsprungen, zuerst jenen großen Einfall in meinem Geiste, welcher später zu so ungeheuren Resultaten führte. Dieser Gedanke brachte nichts Geringeres mit sich als die vollständige Verwandlung der beiden getrennten Identitäten. Lady Glyde und Anna Catherick sollten Namen, Aufenthalt und Bestimmung austauschen, und die erstaunlichen Folgen dieses beabsichtigten Austausches waren ein Gewinn von 30.000 Pfund und ewige Bewahrung von Percivals Geheimnisse. Mein Instinkt, der sich selten täuscht, ließ mich, nachdem ich die Umstände überlegt, annehmen, dass unsere unsichtbare Anna früher oder später nach dem Boothause am Blackwater-See zurückkehren würde. Hier stellte ich mich als Wache auf, nachdem ich zuvor gegen Mrs. Mickelson, die Haushälterin, erwähnt, dass, falls man meiner bedürfe, ich an dieser einsamen Stelle bei meinen Studien zu finden sein werde. Es ist eine meiner Regeln, nie unnötige Heimlichkeiten zu machen oder die Leute aus Mangel an ein bisschen wohlangebrachter Aufrichtigkeit misstrauisch gegen mich zu machen. Mrs. Mickelson glaubte von Anfang bis zu Ende an mich. Diese gentile Person, Witwe eines protestantischen Priesters, strömte über von Glauben. Durch einen solchen Überfluss an einfachem Vertrauen bei einer Frau in ihren Jahren tief gerührt, öffnete ich die weiten Behälter meiner großen Natur und absorbierte es ganz. Ich wurde für meine Geduld am See Schildwache zu stehen durch das Wiedererscheinen nicht von Anna Catherick selbst, sondern der Frau, unter deren Obhut sie sich befand, belohnt. Dies Individuum strömte ebenfalls von Glauben über, welches ich abermals, wie in dem soeben genannten Falle, absorbierte. Ich überlasse es ihr, falls sie es nicht bereits getan hat, die Umstände zu erzählen, unter denen sie mich bei dem Gegenstande ihrer mütterlichen Pflege einführte. Als ich Anna Catherick zum ersten Male sah, schlief sie. Ich war durch die Ähnlichkeit zwischen dieser unglücklichen Person und Lady Glyde wie elektrisiert. Die Einzelheiten des großartigen Projektes, von dem ich bisher nur erst die Umrisse entworfen, stellten sich mir beim Anblicke dieses schlafenden Gesichtes in ihrer ganzen meisterhaften Kombination vor die Seele. Zu gleicher Zeit löste sich mein Herz, das stets allen zärtlichen Einflüssen zugänglich ist, beim Anblicke des Leidens vor mir in Tränen auf. Ich beschäftigte mich sofort damit, ihr Erleichterung zu verschaffen. Mit anderen Worten, ich sorgte für ein Reizmittel, welches Anna Catherick hinlänglich stärken würde, um sie in den Stand zu setzen, die Reise nach London zu machen. Hier bei diesem Punkt lege ich einen notwendigen Protest ein und berichtige einen beklagenswerten Irrtum. Die besten Jahre meines Lebens sind in dem eifrigen Studium medizinischer und chemischer Wissenschaft verflossen. Die Chemie namentlich hat immer wegen der ungeheuren, unbegrenzten Macht, welche ihre Kenntnis verleiht, besondere Anziehungskraft für mich gehabt. Die Chemiker könnten, dies behaupte ich feierlich, falls es ihnen gefiele, die Geschicke der Welt regieren. Man lasse mich dies erklären, ehe ich weitergehe. Der Geist, sagt man, regiert die Welt. Was aber regiert den Geist? Der Körper. Der Körper, man folge mir hier wohl, ist in der Gewalt jenes mächtigsten aller sterblichen Potentaten, des Chemikers. Gebt mir, dem Phosphor, die Chemie, und wenn Shakespeare Hamlet in der Seele hat und sich hinsetzt, um diese Dichtung auszuführen, so will ich durch ein paar Pulverkörnchen in seiner täglichen Mahlzeit, durch die Funktionen seines Körpers, seinen Geist so herunterbringen, dass nichts als das jämmerlichste Gefasel, das jemals Papier entehrt hat, seiner Feder entströmt. Man rufe mir unter ähnlichen Verhältnissen den großen Newton ins Leben zurück. Ich stehe dafür, dass er, indem er jenen Apfel fallen sieht, ihn essen soll, anstatt durch ihn das Gesetz der Schwere zu entdecken. Leros Dene soll ihn in den sanftmütigsten Menschen verwandeln, ehe er es noch verdaut hat, und Alexander des großen Morgentrank soll ihn noch am selben Nachmittage beim ersten Anblicke des Feindes mit Energie davonlaufen machen. Bei meinem heiligen Ehrenworte, es ist ein Glück für die Gesellschaft, dass die Chemiker der Neuzeit zufälligerweise die harmlosesten Menschen sind. Die Mehrzahl derselben sind würdige Familienväter, welche einem Apothekerladen vorstehen. Wenige sind Philosophen, die vor Bewunderung für den Klang ihrer eigenen Vorlesungen haltenden Stimmen trunken sind. Träumer, die ihr Leben an fantastische Unmöglichkeiten verschwenden, oder Quacksalber, deren Ehrgeiz sich nicht höher als bis zu unseren Leichdornen erhebt. Auf diese Weise kommt die Gesellschaft unbeschadet weg. Und die unbegrenzte Macht der Chemie bleibt der Sklave der oberflächlichsten und unbedeutendsten Zwecke. Wozu dieser Ausbruch vernichtender Beredsamkeit? Weil mein Verhalten falsch dargestellt worden ist, weil man meine Beweggründe missverstanden hat. Man hat vermutet, dass ich von meinem ausgebreiteten chemischen Kenntnissen gegen Anna Catherick Gebrauch gemacht hätte und sie sogar gegen die herrliche Marianne angewendet haben würde, falls es mir möglich gewesen wäre. Beides ganz abscheuliche Verleumdungen. Es lag durchaus in meinem Interesse, wie man sogleich sehen wird, Anna Catherick's Leben zu erhalten. Meine ganze Sorge konzentrierte sich darauf, Marianne aus den Händen des privilegierten Dummkopfes zu erlösen, welcher sie in ihrer Krankheit behandelte und der von Anfang bis zu Ende meinen Rat durch den Arzt aus London bestätigt fand. Bei nur zwei Gelegenheiten, welche beide für die betreffenden Individuen durchaus harmlos waren, rief ich den Beistand meiner chemischen Kenntnisse zu Hilfe. Bei der ersten benutzte ich, nachdem ich Marianne nach dem Wirtshause zu Blackwater gefolgt war, indem ich hinter einem mir gelegenen kommenden Frachtwagen, welcher mich ihr verbarg, die Poesie der Bewegung studierte, die in ihrem Gange verkörpert war. Die Dienste meiner unschätzbaren Gemahlin, um den einen von zwei Briefen, die meine angebetete Feindin den Händen einer entlassenen Kammerjungfer anvertraut hatte, abzuschreiben und den anderen zu unterschlagen. In diesem Falle konnte nur die Gräfin, da das Mädchen die Briefe im Busen trug, dieselben durch wissenschaftlichen Beistand öffnen, lesen, ihre Instruktionen befolgen, sie versiegeln und wieder an ihren Platz tun. Und diesen Beistand gab ich ihr in einem halblötigen Fläschchen. Die zweite Gelegenheit, bei welcher derartige Mittel angewendet wurden, war die von Lady Glyde's Ankunft in London, auf welche ich in kurzem zurückkommen werde. Ich war nie zu irgendeiner anderen Zeit meiner Kunst als von mir selbst unterschieden verpflichtet. Allen anderen dringenden Fällen und Verwicklungen war meine natürliche Fähigkeit, mit den Verhältnissen zu kämpfen, unabänderlich gewachsen. Ich behaupte die alles durchdringende Kraft dieser Fähigkeit. Auf Kosten des Chemikers rechtfertige ich den Mann. Man achte diesen Ausbruch edler Entrüstung. Derselbe hat mir unaussprechliche Erleichterung gewährt. En route, vorwärts! Nachdem ich Mrs. Clement oder Clements, ich bin mir darüber nicht klar, darauf aufmerksam gemacht, dass die beste Methode, Anna davor zu bewahren, dass sie in Percivals Hände fiele, die sei, sie nach London zu bringen, nachdem ich gefunden, dass sie eifrig auf meinen Vorschlag einging und nachdem ich einen Tag bestimmt hatte, an welchem ich mit den Reisenden auf der Station zusammentreffen und sie abreisen sehen wollte, war ich frei, nach Hause zurückzukehren und den Schwierigkeiten, welche mir dort noch übrig blieben, entgegenzutreten. Mein erstes war, von der erhabenen Ergebenheit meiner Gemahlin Gebrauch zu machen. Ich war mit Mrs. Clements übereingekommen, dass sie in Annas Interesse Lady Glyde von ihrer Adresse in London in Kenntnis setzen solle. Aber dies genügte nicht. Es konnten hinterlistige Leute in meiner Abwesenheit ihren einfachen Glauben erschüttern und sie so am Schreiben verhindern. Wen konnte ich da finden, der mit ihr in demselben Zuge nach London reiste und ihr dort bis an ihre Wohnung folgte? Ich legte mir diese Frage vor und meine eheliche Zärtlichkeit antwortete sogleich die Gräfin Fosco. Nachdem ich mich für die Reise meiner Frau nach London entschieden, beschloss ich, durch dieselbe einem doppelten Zwecke zu dienen. Eine Krankenwärterin für die leidende Marianne, die in gleichem Verhältnisse mir und der Kranken ergeben sein musste, war eine Notwendigkeit meiner Lage. Glücklicherweise stand mir die zuverlässigste und fähigste Frau von der Welt zur Verfügung. Ich meine jene achtbare Matrone, Madame Rubel, der ich durch meine Frau einen Brief zustellte. An dem bestimmten Tage trafen Mrs. Clements und Anna Catherick auf der Station mit mir zusammen. Ich nahm höflichen Abschied von ihnen, wie auch von der Gräfin, die mit demselben Zuge reiste. Abends spät kehrte meine Frau nach Blackwater zurück, nachdem sie ihre Instruktionen mit der unverbrüchlichsten Genauigkeit befolgt hatte. Sie kam in der Begleitung von Madame Rubel und brachte mir die Adresse von Mrs. Clements in London. Spätere Ereignisse zeigten uns, dass diese Vorsichtsmaßregel eine überflüssige war. Mrs. Clements unterrichtete Lady Glyde pünktlich von ihrer neuen Wohnung. Mit kluger Berücksichtigung der Zukunft behielt ich den Brief. An demselben Tage hatte ich eine kurze Unterredung mit dem Arzte, in welcher ich im geheiligten Namen der Menschlichkeit gegen sein Verfahren mit Miss Herkamp protestierte. Er war impertinent, wie alle unwissenden Leute es sind. Ich zeigte keinen Groll, sondern verschob einen Streit mit ihm, bis ein solcher meinem Zwecke würde dienen können. Mein nächstes war, selbst Blackwater Park zu verlassen. Ich musste mir in Erwartung kommender Ereignisse eine Wohnung in London mieten. Auch hatte ich eine kleine Familienangelegenheit mit Mr. Frederick Fairley zu besorgen. Ich fand die Wohnung, deren ich bedurfte, in St. John's Wood und Mr. Frederick Fairley in Limeridge, Cumberland. Meine heimliche Bekanntschaft mit Marianne's Korrespondenz hatte mich schon vorher davon unterrichtet, dass sie an Mr. Fairley geschrieben und zur Beseitigung von Lady Glyde's ehelichen Unannehmlichkeiten vorgeschlagen hatte, dass dieselbe ihren Onkel in Cumberland besuche. Diesen Brief hatte ich verständigerweise an seine Bestimmung abgehen lassen, indem ich fühlte, dass er kein Unheil, wohl aber Gutes stiften könne. Ich begab mich jetzt selbst zu Mr. Fairley, um Marians Vorschlag zu unterstützen. mit gewissen Abänderungen, welche glücklicherweise für den Erfolg meiner Pläne durch ihre Krankheit unvermeidlich geworden waren. Es war notwendig, dass Lady Glyde auf eine Einladung von ihrem Onkel Blackwater allein verließe und auf ihres Onkels ausdrücklichen Wunsch eine Nacht im Hause ihrer Tante in London zubrächte, dem Hause, welches ich inzwischen gemietet hatte. Diese Erfolge zu erzielen und ein Einladungsbillett von Mr. Farley zu erhalten, welches Lady Glyde gezeigt werden konnte, waren die Zwecke meines Besuches bei ihm. Wenn ich bemerke, dass dieser Herr in gleichem Grade geistes- und körperschwach war und dass ich die ganze Kraft meines Charakters auf ihn ausschüttete, so habe ich genug gesagt. Ich kam, sah und besiegte Farley. Bei meiner Rückkehr nach Blackwater Park mit der Einladung für Lady Glyde fand ich, dass des Arztes blödsinnige Behandlung von Marians Krankheit die beunruhigendsten Folgen gehabt hatte. Das Fieber war in Typhus ausgeartet. Lady Glyde versuchte am Tage meiner Rückkehr in das Zimmer ihrer Schwester zu dringen, um dieselbe zu pflegen. Sie und ich hatten keine Art von Gefühlsverwandtschaft. Sie hatte meine Gefühle auf das Unverzeihlichste dadurch verletzt, dass sie mich einen Spion genannt. Sie war auf meinem und auf Percivals Wege ein Stein des Anstoßes. Aber ungeachtet allen dessen verbot mir meine Großmut, sie der Gefahr der Ansteckung auszusetzen. Zu gleicher Zeit aber legte ich ihr kein Hindernis in den Weg, sich selbst in die Gefahr zu begeben. Wäre ihr dies gelungen, so wäre vielleicht der verwickelte Knoten, den ich langsam und geduldig knüpfte, von den Umständen zerschnitten worden. Doch der Arzt legte sich dazwischen und sie verließ das Zimmer. Ich selbst hatte schon vorher empfohlen, dass man einen Arzt aus London kommen ließe, und dies Verfahren war jetzt eingeschlagen worden. Bei seiner Ankunft bestärkte der Arzt meine Meinung in Bezug auf die Krankheit. Die Krise war eine ernste, aber am fünften Tage, nachdem sich der Typhus ausgesprochen, begannen wir für unsere bezaubernde Kranke wieder zu hoffen. Ich war zu dieser Zeit nur einmal von Blackwater Park abwesend, indem ich eines Morgens mit dem Frühzuge nach London fuhr, um die letzten Anordnungen in Bezug auf meine Wohnung in St. John's Wood zu treffen, um mich durch heimliche Erkundigung davon zu überzeugen, dass Mrs. Clemens noch in derselben Wohnung sei, und um ein paar kleine Vorkehrungen mit Monsieur Rubel zu treffen. Ich kehrte an demselben Abende zurück. Fünf Tage später erklärte der Arzt, dass unsere interessante Marianne außer aller Gefahr und nun nichts weiter benötigt sei als einer sorgfältigen Pflege. Das war der Zeitpunkt, auf den ich gewartet hatte. Jetzt, da ärztlicher Beistand nicht länger unentbehrlich war, tat ich den ersten Zug im Spiele, indem ich mich gegen den Doktor behauptete. Er war einer von vielen Zeugen, die mir im Wege waren und notwendigerweise hinweggeschafft werden mussten. Ein lebhafter Wortwechsel zwischen uns, in den Percival nach vorher von mir empfangener Weisung sich zu mischen ausschlug, brachte dies zu Wege. Ich kam mit einer furchtbaren Lawine von Entrüstung auf den elenden Menschen herab und fegte ihn aus dem Hause. Die Dienstboten waren die nächsten Hindernisse, die fortgeräumt werden mussten. Ich instruierte Percival, dessen moralischer Mut fortwährender Reizmittel bedurfte, nochmals, und Mrs. Mickelson war über die Maßen erstaunt, als sie eines Tages von ihrem Herrn benachrichtigt wurde, dass er die dortige Haushaltung aufzugeben beabsichtige. Wir säuberten das Haus von der ganzen Dienerschaft, einer Magd ausgenommen, deren bäuerische Dummheit uns eine Garantie war, dass sie keine unangenehmen Entdeckungen machen werde. Als sie fort waren, blieb uns nur noch Mrs. Mickelson aus dem Wege zu schaffen, ein Resultat, welches sehr leicht erzielt wurde, indem wir die liebenswürdige Dame mit einem Auftrage in einem Seebade eine Wohnung für ihre Herrin zu suchen abschickten. Die Verhältnisse waren jetzt genau so, wie sie sein sollten. Lady Glyde war durch ein nervöses Leiden an ihr Zimmer gefesselt, und die bäuerische Stubenmagd, ich habe ihren Namen vergessen, wurde nachts zu ihrer Bedienung bei ihr eingeschlossen. Marianne hütete, obgleich sie schneller Fortschritte in der Genesung machte, noch immer unter Madame Rubels Pflege das Bett. Außer meiner Frau, Percival und mir war weiter kein lebendes Wesen im Hause. Nachdem sich auf diese Weise alle Chancen zu unseren Gunsten gestaltet hatten, trat ich der zweiten Notwendigkeit gegenüber und tat den zweiten Zug. Der Zweck des zweiten Zuges war, Lady Glyde zu bewegen, Blackwater Park ohne ihre Schwester zu verlassen. Falls wir ihr nicht einreden konnten, dass Marian ihr nach Cumberland vorausgereist sei, so hatten wir keine Hoffnung, dass sie freiwillig das Haus verlassen werde. Um diesen notwendigen Eindruck bei ihr hervorzubringen, verbargen wir unsere interessante Rekonvaleszentin in einem der unbewohnten Schlafzimmer in Blackwater Park. In der Tiefe der Nacht bewerkstelligten meine Frau, Madame Rubel und ich, Percival war nicht gefasst genug, um dabei zugelassen werden zu können, diesen Versteck. Der Auftritt war im höchsten Maße malerisch, geheimnisvoll und dramatisch. Auf meine Anordnung war das Bett am Morgen auf einem starken, transportablen, hölzernen Rahmen gemacht worden. Wir hatten diesen Rahmen nur leise beim Kopf- und Fußende aufzuheben und unsere Patientin zu tragen, wohin es uns beliebte, ohne sie oder ihr Lager zu stören. Chemische Hilfe war bei dieser Gelegenheit weder notwendig, noch wurde sie angewandt. Unsere interessante Marian lag in der tiefen Ruhe der Genesung. Wir stellten die Lichter und öffneten die Türen vorher. Ich, nach dem Rechte meiner großen persönlichen Kraft, nahm das Hauptende des Rahmens, meine Frau und Madame Rubel das andere. Ich trug meinen Anteil an dieser mir unbeschreiblich kostbaren Bürde mit einer männlichen Zärtlichkeit, mit einer väterlichen Sorgfalt. Wo ist der moderne Rembrandt, der unsere mitternächtliche Prozession malen könnte? Unersetzlicher Verlust für die Künste. Schade um dies malerischste aller Sujets. Der moderne Rembrandt ist nirgends zu finden. Am folgenden Morgen reisten meine Frau und ich nach London ab, indem wir Marian in Abgeschlossenheit im mittleren Teile des Hauses unter Madame Rubels Obhut zurückließen, welche letztere gütigst einwilligte, sich auf 2 oder 3 Tage mit ihrer Pflegebefohlenen gefangen gehalten zu lassen. Ehe wir jedoch abreisten, gab ich Percival Mr. Fairleys Einladung an seine Nichte, in welcher er ihr empfahl, auf ihrem Wege nach Cumberland im Hause ihrer Tante in London zu übernachten, mit der Weisung, Lady Glyde dieselbe zu zeigen, sobald er von mir hören werde. Auch ließ ich mir von ihm die Adresse der Irrenanstalt geben, in der Anna Catherick gefangen gewesen, und einen Brief an den Besitzer derselben, in welchem diesen Herrn die Rückkehr seiner Patientin angekündigt wurde. Ich hatte bei meinem letzten Besuche in der Hauptstadt Anordnungen getroffen, dass unsere bescheidene Häuslichkeit bereit sein solle, uns, wenn wir mit dem Frühzuge anlangten, aufzunehmen. Infolge dieser weisen Vorsicht waren wir noch an demselben Tage imstande, unseren dritten Zug in dem Spiele zu tun, nämlich Anna Catherick in unsere Hände zu bekommen. Es sind hier die Data von Wichtigkeit. Ich vereinige in mir die entgegengesetzten Eigenschaften eines Gefühlsmenschen und eines Geschäftsmannes. Ich kann alle die Data an meinen Fingern herzählen. Mittwoch, den 24. Juli 1850, schickte ich meine Frau in einem Fiaker ab, um zuerst Mrs. Clemens aus dem Wege zu räumen. Ein angeblicher Auftrag von Lady Glyde, die sich in London befinden sollte, genügte, um dieses Resultat herbeizuführen. Mrs. Clemens wurde in dem Fiaker abgeholt und in demselben gelassen, während meine Frau unter dem Vorwande eines Einkaufes ihr entwischte und umkehrte, um ihren erwarteten Besuch in unserem Hause in St. John's Wood zu empfangen. Es ist unnötig zu sagen, dass den Dienstboten der Besuch als Lady Glyde angekündigt worden war. Unterdessen war ich in einem zweiten Fiaker meiner Frau nachgefahren mit einem Briefe für Anna Catherick, welcher bloß angab, dass Lady Glyde Mrs. Clemens für den Tag bei sich zu behalten beabsichtigte und dass sie unter der Obhut des guten Herrn, welcher draußen auf sie wartete und sie bereits in Hampshire gegen Entdeckung von Sir Percival geschützt zu ihnen kommen sollte. Der gute Herr schickte dies Billet durch einen Straßenbuben ins Haus und wartete ein paar Häuser davon das Resultat ab. In dem Augenblicke, wo Anna vor der Haustür erschien und dieselbe wieder schloss, hatte dieser vortreffliche Herr die Fiakertür für sie geöffnet, sie hineingeschoben und war davongefahren. Man gestatte mir hier in Parenthese einen einzigen Ausruf. Wie interessant! Auf dem Wege nach St. John's Wood verriet meine Gefährtin keine Furcht. Ich kann väterlich sein, kein Mensch ist es in höherem Grade, wenn ich will, und ich war bei dieser Gelegenheit unendlich väterlich. Welche Ansprüche hatte ich nicht an ihr Vertrauen? Ich hatte die Medizin gemischt, welche ihr wohlgetan, ich hatte sie vor Sir Percival gewarnt, vielleicht baute ich zu sehr auf diese Ansprüche, vielleicht unterschätzte ich die Schärfe, die niederen Instinkte in Leuten von geschwächten Geisteskräften. Gewiss aber ist es, dass ich sie auf eine Täuschung vorzubereiten vernachlässigte, die ihr beim Eintritte in mein Haus widerfahren sollte. Als ich sie in den Salon führte, als sie dort niemanden sah als die Gräfin Fosco, die ihr fremd war, geriet sie in die heftigste Aufregung. Hätte sie Gefahr in der Luft gewittert, wie ein Hund die Nähe eines ungesehenen Geschöpfes wittert, so hätte sich ihre Unruhe nicht plötzlicher und grundloser dartun können. Ich versuchte vergebens, sie zu beruhigen. Es wäre mir vielleicht gelungen, ihre Angst zu besänftigen, aber ihr gefährliches Herzleiden war außer dem Bereiche aller moralischen Beruhigungsmittel. Zu meinem unbeschreiblichen Entsetzen fiel sie in Konvulsionen, eine Erschütterung des Systems, die sie in ihrem Zustande zu jeder Minute tot zu unseren Füßen hätte hinstrecken können. Der nächste Arzt wurde herbeigerufen und unterrichtet, dass Lady Glyde seines augenblicklichen Beistandes bedürfe. Zu meiner unaussprechlichen Erleichterung fand ich in ihm einen tüchtigen Mann. Ich beschrieb ihm seine Patientin als eine Person von schwachem Verstande und an Sinnestäuschungen leidend und befahl, dass niemand als meine Frau sie pflegen und in ihrem Zimmer wachen solle. Das unglückliche Geschöpf war übrigens zu krank, um in Bezug auf das, was sie sagen konnte, irgendwie Besorgnis einzuflößen. Die eine Furcht, welche mich jetzt verfolgte, war die, dass die falsche Lady Glyde sterben möchte, ehe die wahre Lady Glyde in London anlangte. Ich hatte morgens ein Billet an Madame Rubel geschrieben mit der Weisung, sich am Freitag, den 26. abends in ihres Mannes Hause einzufinden und ein zweites an Percival, worin ich ihn aufforderte, seiner Frau ihres Onkels Einladung zu zeigen, ihr zu versichern, dass Marianne ihr bereits vorausgereist sei und sie mit dem Mittagszuge am 26. ebenfalls nach London zu schicken. Ich hatte nach einiger Überlegung die Notwendigkeit gefühlt, wegen Anna Catherics Gesundheitszustande die Ereignisse zu beeilen und Lady Glyde früher zu meiner Verfügung zu halten, als ich dies anfangs beabsichtigt. Welche neue Anordnungen konnte ich jetzt in dieser furchtbaren Ungewissheit meiner Lage treffen? Ich konnte nichts tun, als auf den Zufall und auf den Doktor hoffen. Meine Emotionen machten sich in pathetischen Ausrufungen Luft, die ich noch eben Fassung genug hatte, im Beisein anderer mit Lady Glydes Namen zu paaren. In jeder anderen Hinsicht war Fosco an diesem bemerkenswerten Tage Fosco unter einer totalen Eklipse. Sie verbrachte eine schlimme Nacht, erwachte in einem Zustande furchtbarer Erschöpfung, erholte sich aber später am Tage auf merkwürdige Weise. Meine elastischen Lebensgeister erholten sich mit ihr. Ich konnte von Percival und Madame Rubel nicht früher als am Morgen des 26. Antwort erhalten. In der Erwartung, dass sie meine Anordnungen befolgen würden, was, wie ich wusste, der Fall sein werde, wo nicht ein Unfall sie daran verhinderte, ging ich, um einen Wagen zu bestellen, in dem ich Lady Glyde von der Eisenbahnstation abholen wollte, und befahl dem Kutscher, um 2 Uhr am Nachmittage des 26. vor meinem Hause zu halten. Nachdem ich mich überzeugt, dass man die Bestellung ins Buch eingeschrieben, ging ich, um mit Monsieur Rubel meine Vorkehrungen zu treffen. Auch versicherte ich mich der Dienste zweier Herren, die mir die nötigen Atteste des Wahnsinns ausstellten. Den einen derselben kannte ich persönlich, der andere war Monsieur Rubel bekannt. Beide waren Männer, deren kräftige Geister sich hoch über engherzige Skrupel erhoben. Beide waren in einer augenblicklichen Verlegenheit. Beide glaubten an mich. Es war bereits nach 5 Uhr nachmittags, ehe ich von der Ausführung dieser Pflichten zurückkehrte. Als ich zu Hause anlangte, war Anna Catherick tot. Tod am 25. und Lady Glyde sollte erst am 26. in London eintreffen. Ich war überwältigt. Man denke sich dies. Fosco überwältigt. Es war zu spät, um umzukehren. Ehe ich noch heimgekommen war, hatte der Arzt Dienst eifrigerweise übernommen, mir alle Mühe zu ersparen, indem er gegangen war, den Sterbefall und das Datum desselben mit eigener Hand zu registrieren. Mein großartiges Projekt, das bis hierher unangreifbar gewesen, hatte jetzt seine schwache Stelle. Keine Bemühungen von meiner Seite konnten das unheilvolle Ereignis des 25. wiedergutmachen. Ich trat der Zukunft mannhaft entgegen. Da Percivals Interessen und die meinigen noch auf dem Spiele standen, blieb uns nichts weiter übrig, als dasselbe zu Ende zu führen. Ich rief meine unerschütterliche Ruhe zurück und spielte es weiter. Am Morgen des 26. erhielt ich Percivals Brief, der mir die Ankunft seiner Frau mit dem Mittagszuge ansagte. Madame Rubel schrieb ebenfalls, und zwar, dass sie abends ankommen werde. Ich fuhr in dem Wagen ab, um die echte Lady Glyde bei ihrer Ankunft um 3 Uhr von der Station abzuholen, während die falsche Lady Glyde tot in meinem Hause lag. Unter dem Sitze des Wagens hatte ich die Kleider, die Anna Catherick getragen, als sie in unser Haus gekommen, mitgebracht, um die Auferstehung der Verstorbenen in der Person der Lebenden zu bewirken. Welch eine Lage! Ich empfehle sie den angehenden Romanschreibern Englands. Ich biete sie als eine nagelneue, den ausgeschriebenen Federn Frankreichs an. Lady Glyde war auf der Station. Es gab hier beim Zusammensuchen ihres Gepäckes großes Gedränge und mehr Verzug, als mir, in der Befürchtung, dass sich unter der Menge Bekannte von ihr finden möchten, lieb war. Ihre ersten Fragen, als wir abfuhren, waren flehende Bitten um Nachrichten über ihre Schwester. Ich erfand welche von der beruhigendsten Beschaffenheit, indem ich ihr die Versicherung gab, dass sie ihre Schwester in meinem Hause sehen werde. Mein Haus war bei dieser Gelegenheit in der Nähe vom Leicester-Platze und von Monsieur Rubel bewohnt, welcher uns im Flur empfing. Ich führte meinen Besuch in ein oberes Hinterzimmer, während die beiden Ärzte in der unteren Etage warteten, um die Patientin zu sehen und ihre Atteste zu schreiben. Nachdem ich Lady Glyde durch die notwendigen Beteuerungen über ihre Schwester beruhigt, brachte ich meine Freunde einzeln in ihre Gegenwart. Sie machten die Formalitäten der Sache kurz, verständig und gewissenhaft durch. Ich ging wieder ins Zimmer, sobald sie dasselbe verlassen hatten, und beschleunigte sogleich den Gang der Ereignisse, indem ich Miss Halcombs beunruhigenden Zustandes Erwähnung tat. Der Erfolg war, was ich erwartet hatte. Lady Glyde wurde ängstlich und ohnmächtig. Zum zweiten und letzten Male rief ich die Wissenschaft zu Hilfe. Ein medizinisch versetztes Glas Wasser und Riechfläschchen ersparten ihr alle weitere Unannehmlichkeit und Unruhe. Eine zweite Dose später abends verschaffte ihr den unschätzbaren Genuss einer guten Nachtruhe. Madame Rubel langte zur rechten Zeit an, um Lady Glydes Toilette zu übernehmen. Ihre eigenen Kleider nahm man ihr abends weg und die Anna Catherics wurden ihr von den Händen der guten Rubelle mit der strengsten Beobachtung der Schicklichkeit am folgenden Morgen angetan. Während des ganzen Tages erhielt ich unsere Patientin in einem Zustande teilweiser Bewusstlosigkeit, bis der geschickte Beistand meiner ärztlichen Freunde mir schon früher, als ich zu hoffen gewagt, den notwendigen Befehl zur Aufnahme der Kranken verschaffte. Noch an diesem Abende, dem Abende des 27., begleiteten Madame Rubelle und ich unsere falsche Anna Catherick nach der Irrenanstalt. Sie wurde dort mit großem Erstaunen, aber ohne allen Verdacht empfangen. Dank dem Befehle, den Attesten, Percivals Briefe, der Ähnlichkeit und der Patientin eigener zeitweiliger Geistesverwirrung. Ich kehrte sofort im Besitz der Kleider und Effekten der wahren Lady Glyde zu der Gräfin zurück, um ihr bei den Vorbereitungen zur Beerdigung der falschen Lady Glyde zu helfen. Diese Effekten wurden später mit dem Fuhrwerke, welches zur Beerdigung benutzt wurde, nach Cumberland geschickt. Ich folgte dem Begräbnisse mit angemessener Würde und in den tiefsten Trauerkleidern. Meine Erzählung dieser merkwürdigen Ereignisse, welche unter ebenso bemerkenswerten Verhältnissen geschrieben ist, schließt hiermit. Die kleineren Vorsichtsmaßregeln, welche ich in Limeridge House beobachtete, sind bereits bekannt. Ebenso der superbe Erfolg meines Unternehmens, ebenso die soliden pekuniären Resultate desselben. Ich muss mit der ganzen Kraft meiner Überzeugung versichern, dass die eine schwache Stelle meines Projekts nie entdeckt worden wäre, falls ich nicht zuerst die eine schwache Stelle meines Herzens verraten hätte. Nichts als meine unheilvolle Anbetung für Marian hielt mich davon zurück, zu meinem eigenen Schutze herbeizueilen, als sie die Flucht ihrer Schwester bewirkte. Ich lief die Gefahr und baute auf die gänzliche Vernichtung der Identität von Lady Glyde. Falls entweder Marian oder Mr. Hartwright diese Identität zu behaupten wagten, so würden sie sich öffentlich der Beschuldigung aussetzen, dass sie einen entschiedenen Betrug unterstützten. Man würde ihnen nicht geglaubt, sondern Verdacht gegen sie geschöpft haben und sie waren dann machtlos, mein Interesse oder Percivals Geheimnis in Gefahr zu bringen. Ich beging einen Irrtum auf eine so blinde Berechnung von Zufälligkeiten zu bauen. Ich beging den zweiten, als Percival für seine Halsstarrigkeit und Heftigkeit gebüßt hatte, indem ich Lady Glyde eine zweite Gnadenfrist vom Irrenhause zuteilwerden ließ und Mr. Hartwright eine zweite Gelegenheit gab, mir zu entwischen. Kurz, Fosco war während dieser ernsten Krise sich selbst untreu. Beklagenswerte, fehlerhafte Inkonsequenz. Seht her, die Ursache desselben hier in meinem Herzen erkennet in Marian Halcombs Bilde die erste und letzte Schwachheit in Foscos Leben. In dem reifen Alter von 60 Jahren lege ich dies beispiellose Bekenntnis ab. Jünglinge, ich bitte um eure Teilnahme. Jungfrauen, ich fordere eure Tränen. Noch ein Wort und dann soll die Aufmerksamkeit des Lesers, die sich in atemloser Spannung auf mich geheftet hat, freigegeben werden. Meine eigene geistige Einsicht sagt mir, dass Leute von wissbegierigen Gemütern hier unfehlbar drei Fragen tun werden. Dieselben sollen genannt, sollen beantwortet werden. Erste Frage: Welches ist das Geheimnis, infolgedessen die Gräfin Fosco sich ohne Zögern zur Erfüllung meiner kühnsten Wünsche, zur Förderung meiner tiefsten Pläne hergibt? Ich könnte dies beantworten, indem ich ganz einfach auf meinen Charakter hindeutete und meinerseits fragte: Wo in der ganzen Weltgeschichte hat man je einen Mann meines Kalibers gefunden, in dessen Sphäre sich nicht eine Frau auf dem Altare seines Lebens opferte? Aber ich erinnere mich daran, dass ich in England schreibe, ich erinnere mich, dass ich mich in England verheiratete und ich frage, ob in diesem Lande in den ehelichen Pflichten einer Frau für eine private Ansicht der Grundsätze ihres Mannes gesorgt ist. Nein. Dieselben befehlen ihr ganz einfach, ihn zu lieben, zu ehren und ihm zu gehorchen. Das ist genau, was meine Frau getan hat. Ich stehe auf einer erhabenen moralischen Höhe und bezeuge von derselben herab ihre gewissenhafte Befolgung ihrer ehelichen Pflichten. Stille Verleumdung, Frauen von England, eure Teilnahme für die Gräfin Fosco. Zweite Frage. Was würde ich getan haben, falls Anna Catherick nicht zu jener Zeit gestorben wäre? Ich hätte in diesem Falle der erschöpften Natur zur ewigen Ruhe verholfen. Ich hätte die Tore des Gefängnisses des Lebens geöffnet und der Gefangenen, die unheilbar am Geiste wie am Körper litt, eine glückliche Freiheit gegeben. Dritte Frage. Nach einer ruhigen Übersicht aller Umstände verdient mein Verfahren ernstlichen Tadel? Ganz entschieden nein. Habe ich nicht sorgfältig vermieden, die Gehässigkeit eines unnötigen Verbrechens auf mich zu laden? Mit meiner weiten Kenntnis der Chemie hätte ich Lady Glyde's Leben nehmen können. Mit ungeheuren persönlichen Opfern folgte ich den Eingebungen meines Scharfsinnes, meiner Humanität und meiner Vorsicht und nahm ihr stattdessen ihre Identität. Man beurteile mich nach dem, was ich hätte tun können, wie vergleichsweise unschuldig, wie indirekt tugendhaft muss ich da erscheinen nach dem, was ich tat. Ich kündigte zu Anfang dieser Erzählung an, dass dies ein bemerkenswertes Dokument werden würde. Es entspricht vollkommen meinen Erwartungen. Man empfange diese glühenden Zeilen als mein letztes Vermächtnis an das Land, welches ich auf immer verlasse. Sie sind der Gelegenheit würdig und eines Fosco. Ende von Abschnitt 12. Gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 19. Februar 2024.